the world famous DJ Cash, aka Call Me Whatever's Clever, and you heard Big Urge, Best of Urge and Dice. Ich hab von Short Dog gelernt, sag Ho zu Frauen. Ich hab Alben auf Tape gemacht und auf der Straße verkauft. Homie, hass nicht den Player, hass das Game. Du kriegst leider nichts an den Start, denn du hast kein Game. Ich schon, Bitch blown, geh zurück zu deinem Freund, der dir Sachen kauft und mit dir von einer Zukunft träumt. Wach auf, sie ist nur eine Biatch, will nur ein Diak. Krieg von mir nicht mehr als nur ein Fiat. Ich bin ein Major Player, du ein Major Hater. Die Kids von früher mit Kohle sind heute Skater, ich fahr jetzt an ihnen vorbei und lach mich krank. Pump Icy Brothers bis Anschlag aufgedreht in den Trunk. Ruf mich an und wir machen Big Business wie FDS. Dein Shit hat nix mehr mit Raps gemeinsam wie Jazz mit Hess. Das Game's Dirty, Punks versuchen mich zu hintergehen, doch ich kann sie alle im Rückwärtsgang durch die Kamera sehen. Ich bin too fast, too furious, Deutschland, Tupac, too live crew. Zeig dir mir, was true ist, was ein Groupie ist, was sie macht, wenn du zu ihr gehst, nett zu ihr bist, Major bist und gut im Biss. Ich rap und shoote Hits, du Cat bist so wie ich, nur ohne Deal, ohne Host, ohne Crew wie ich. Das ganze Ruhrgebiet liebt Rap nur wegen mir. ERC, du rappst nur wegen mir. Du Rex und Parke Knight, Jordan 6 gepackt mit Ice. Fresh Dress wie Snoop, Big Pimpin' Charts sind mein. Du bist broke, ich lade dich ein. Wie viel darf ich sein? Wie viel Ladies lade ich heute auf meine Party ein? Ich muss nicht sympathisch sein, ich bin Player, ich hab Rhymes. Wenn du willst, red ich mit S. Und wenn er will, wirst du gesigned. Und wenn er will, gehst du ans Mic. Und wenn nicht, komm ich vorbei. Und wenn nicht ich, ist Dirty da, bleib dein Arsch und leg dich ein.